Am 24. Juni fand in Havanna, Kuba, eine Eröffnungsfeier des Monats für die Solidarität mit dem koreanischen Volk statt. An der Veranstaltung beteiligten sich die Persönlichkeiten der kubanischen Gesellschaft für Freundschaft mit allen Völkern, des kubanischen Unterstützungskomitees für die Wiedervereinigung Koreas und des Zentralen Instituts für Geflügelgene sowie die Massen. Dazu wurden der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DIE-Völker in Kuba und die Mitarbeiter der Botschaft eingeladen. Nach den Reden wurden die DIE-Völker-Filme »Wer zog die Demarkationslinie auf dem 38. Breitengrad?« und »Anstifter des Koreakrieges« gezeigt.